Ein deutsches Märchen. Der clevere Schuhmacher. Dies ist die Geschichte eines armen Schuhmachers, der mit seiner Frau in einem kleinen Dorf lebte. Er hatte keine Arbeit im Dorf und bald hatte er kein Geld, um auch nur Essen zu kaufen. Also traf er eines Tages eine Entscheidung und sagte zu seiner Frau: Ich sollte nicht länger hierbleiben. Hier gibt es keine Arbeit. Ich muss mein Glück in der Großstadt versuchen. Ich könnte dort vielleicht einen anständigen Job bekommen. Der Schuhmacher erreichte die Großstadt. Er durchstreifte die Straßen und rief: Lassen Sie neue Schuhe herstellen. Neue Schuhe anfertigen oder lassen Sie Ihre alten Schuhe wie neue aussehen. Oder besorgen Sie sich einfach glänzende neue. Lass neue Schuhe machen. Lass Schuhe machen. Der Schuhmacher hatte am ersten Tag keine Arbeit. Am nächsten Tag streift er wieder durch die Straßen der Großstadt und ruft: Lass neue Schuhe machen! Lass Schuhe machen! Eine Frau rief ihm nach: Mr. Schuhmacher, reparieren Sie diese Schuhe bitte! Sicher, Madame! Der Schuhmacher saß an der Haustür und nähte diese Schuhe zusammen. Hier, my lady! Die Schuhe sind fertig. Wie viel? Eine Kupfermünze. Ja, bitteschön. Er nahm das Geld und ging. Als er die nächste Straße betrat, rief ihn eine andere Frau an und bat ihm, einige Schuhe zu reparieren. Hier sind ein paar Schuhe. Bitte flicken Sie sie. Der Schuhmacher flickte die Schuhe, nahm das Geld und ging. Ich habe heute einiges an Geld verdient. Wenn ich so weiterarbeite, werde ich bald genug Geld haben, um einen Esel zu kaufen. Er arbeitete sehr hart und nach ein paar Tagen hatte er 4 Goldmünzen verdient. Er kaufte einen Esel mit 2 von ihnen und beschloss, nach Hause zurückzukehren. Am nächsten Tag packte er all seine Sachen und ging nach Hause. Auf seinem Weg ging er durch einen Dschungel, wo er eine Gruppe von Dieben sah. Gott schütze mich. Diese Diebe werden mir mein ganzes Geld wegnehmen. Und ich werde wieder arm werden. Was soll ich nur tun? Der Schuhmacher war sehr clever. Er verlor den Mut nicht und dachte an einen Plan. Er band eine Goldmünze an den Hals des Esels und ging voraus. Die Diebe haben ihn erwischt. Raus mit deinem ganzen Geld! Komm schon, schnell! Siehst du, ich bin ein armer Schuster. Ich habe nichts anderes als diesen Esel. Bitte lass mich gehen. Sobald er das hörte, schrie der Esel und die Goldmünze fiel von seinem Hals auf den Boden. Wirklich? Wo hast du denn diese Goldmünze her? Wie kannst du es wagen, uns anzulügen? Aufhören, aufhören! In Ordnung, ich werde es dir sagen. Dieser Esel erschafft Gold. So bekomme ich mein ganzes Geld. In Ordnung. Verkauf uns diesen Esel und wir werden dich gehen lassen. Nein, überhaupt nicht. Wenn ich es verkaufe, bleibt mir nichts übrig. Wir werden dir dafür 50 Goldmünzen geben. Gut, aber seid vorsichtig. Jeder von euch muss den Esel einen Tag lang für sich behalten. Sonst werdet ihr euch am Ende um das Geld streiten. Der Schuhmacher verkaufte den Esel und kehrte nach Hause zurück. Er war sehr glücklich, die Goldmünzen bekommen zu haben. Mit dem Geld kaufte er eine Geflügelfarm. Inzwischen hatten auch die Diebe ihr Versteck mit dem Esel erreicht. Ihr Häuptling sagte zu ihnen allen: Als Häuptling dieser Bande werde ich der Erste sein, der den Esel bei sich behält. Die Diebe gehorchten ihrem Häuptling und in dieser Nacht schlief der Häuptling im Stall mit dem Esel. Er wollte das Geld nehmen, sobald er aufwachte. Am nächsten Morgen, als er aufstand, sah er, dass es im Stall nichts gab. Er durchsuchte den ganzen Stall, aber er fand nichts. Er erkannte, dass der Schuster sie getäuscht hatte. Inzwischen ist ein anderer Dieb dort angekommen. Chef, du hast das Gold. Sagt uns, wie viele Münzen hat der Esel geschaffen? Du wirst es selbst herausfinden, wenn du den Esel heute Abend bei dir hast. Der Chef sagte zu niemandem etwas, denn er wollte sicherstellen, dass er keinen Fehler gemacht hatte. Einer nach dem anderen behielten alle Diebe den Esel bei sich, aber keiner von ihnen bekam etwas. Alle verstanden, dass sie getäuscht worden waren. Der Chief hatte ein Treffen einberufen. Dieser Schuhmacher hat uns getäuscht. Wir werden ihm eine Lektion erteilen. Er verkaufte uns diesen gewöhnlichen Esel für 50 Goldmünzen. Wir werden unser Geld von ihm zurückholen und ihn dafür bestrafen, dass er es gewagt hat, uns zu täuschen. Ja, lasst uns gehen. Sie gehen zum Hause des Schuhmachers. Er arbeitete auf der Farm. Er sah die Diebe kommen. Er eilte ins Haus und sagte zu seiner Frau: Hör genau zu. Wenn die Diebe herkommen und nach mir fragen, sag ihnen, dass ich auf dem Hof arbeite und schick dann unseren Hund Milo, um mich zu rufen. Als er das sagte, versteckte er sich hinter dem Haus. Wenig später kamen die Diebe dort an. Wo ist dieser Schuhmacher? Ruf ihn! Wir möchten mit ihm sprechen! Er ist auf den Hof gegangen. Lasst mich den Hund schicken, um nach ihm zu rufen. Milo, geh und ruf den Herrn. Sag ihm, dass einige Leute gekommen sind, um ihn zu sehen. Was ist das alles? Wird Milo wirklich deinen Mann dazu bringen, hierher zu kommen? Sicher. Er versteht alles. Wann immer ich mit ihm sprechen muss, während er auf der Farm ist, schicke ich ihm einfach Milo und Milo überbringt meine Botschaft. Als die Diebe mit der Frau des Schuhmachers sprachen, kam der Schuhmacher. Oh, das bist du. Milo sagte mir, dass du mit mir sprechen möchtest. Wir haben nichts von dem Esel bekommen. Du hast uns betrogen und belogen. Hören Sie, ich bin sicher, Sie haben einen Fehler gemacht. Was auch immer ich habe, es ist wegen des Esels. In Ordnung, wir glauben dir. Aber du musst uns diesen Hund auch verkaufen. Nein, auf gar keinen Fall. Ich kann ihn nicht verkaufen. Wir werden dir dafür 40 Goldmünzen zahlen. Nachdem er sich ein wenig geweigert hatte, stimmte der Schuhmacher zu, ihn den Hund zu verkaufen. Die Diebe nahmen Milo mit und gingen. Als sie die Höhle erreichten, kündigte der Chief an, dass er der Erste sein würde, der den Hund bei sich behalten würde. Die anderen gehorchten ihm und gingen. Der Chief rief seine Tochter Camilla. Hör zu, Camilla. Ich gehe zur Arbeit. Wenn jemand kommt, um nach mir zu fragen, schicke Milo, um mich zu rufen. Wie du sagst, Vater. Einige Zeit später kam ein Mann dorthin und bat die Tochter des Chiefs, ihren Vater aufzurufen. Bitte warten Sie, ich werde sofort nach ihm schicken. Milo, geh und sag Vater, dass jemand hier ist, um mit ihm zu sprechen. Milo floh aus dem Haus des Chefs und anstatt zum Chefdieb zu gehen, ging er direkt zum Schuhmacher. Als der Dieb am Abend nach Hause kam, sah er, dass Milo nicht da war. Er erkannte, dass Milo zu seinem Meister zurückgekehrt sein musste. Also ging er zum Haus des Schuhmachers. Hör zu! Ist Milo zu dir gekommen? Ja, hier ist er. Ich glaube, er muss mich vermisst haben. Gib ihm ein wenig Zeit. Schließlich wird er anfangen, dich als seinen Meister zu akzeptieren. Der Chief nahm Milo mit zurück und gab ihm am nächsten Tag einen seiner Kameraden. Milo blieb bei allen Mitgliedern der Bande, einer nach dem anderen, aber jeden Tag kehrte er zum Schuhmacher zurück. Jeder erkannte, dass er wieder einmal betrogen worden war. Sie diskutierten. Diesmal lassen wir uns nicht länger täuschen. Ich werde diesem Schuhmacher eine Lektion erteilen. Diesmal erreichten sie das Haus des Schuhmachers. Sie achteten nicht auf das, was der Schuhmacher zu sagen hatte. Sie steckten ihn in einen Beutel und gingen, um ihm eine Lektion zu erteilen. Der Schuhmacher lag leise in der Tasche. Auf ihrem Weg kamen sie an einer Kirche vorbei. Einer der Diebe sagte: Chef, es ist wirklich heiß. Lass uns eine Weile in der Kirche ruhen. Wir können sicher bis zum Abend warten, um die Arbeit zu erledigen. Sie ließen ihn dort zurück und alle gingen in die Kirche. Diese Kirche stand auf einem Hügel. Ein Schweinehirt kam vorbei. Als er die Stimmen des Schweinehirten hörte, kam der Schuhmacher auf eine Idee und begann laut zu schreien. Ich werde es nicht tun. Ich werde es nicht tun. Lass mich in Ruhe. Lass mich raus. Der Schweinehirt hörte die Stimmen des Schuhmachers und kam auf ihn zu. Er fragte den Schuhmacher. Hey, du, warte, Kumpel. Was ist passiert? Was wirst du nicht tun? Wer hat dich in den Sack gesteckt? Sie wollen mich mit der Tochter des Königs verheiraten, aber ich will nicht heiraten. Warum, Kamerad? Bist du verrückt? Wäre ich an deiner Stelle gewesen, hätte ich definitiv die Prinzessin geheiratet. Wenn das der Fall ist, werde ich dich in den Beutel stecken. Geh und heirate die Prinzessin. Wirklich? Natürlich, aber zuerst musst du mich befreien. Der Schweinehirt ließ den Schuhmacher aus dem Beutel und kam selbst hinein. Der Schuhmacher fesselte ihn und nahm seine Schweine und kam von dort. Die Diebe kamen am Abend aus der Kirche, nahmen den Beutel und gingen. Hört zu! Lass ihn uns hier in den Dreck werfen! Das wird ihm eine Lektion erteilen! Die Diebe werfen ihn in den Schlamm und verschwinden von dort. Als sie zurückkehrten, sahen sie den Schuhmacher auf der Straße und waren schockiert. Wie bist du hierher gekommen? Es gibt einen magischen Ort unter diesem Schlamm. Es gibt viel Gold und die Wachen dieses Goldes sind diese Schweine. Ich kam mit ihrer Hilfe heraus und brachte auch etwas Gold mit. Ich schlafe dort nur wieder ein. Warte, bring uns zu diesem magischen Ort. Und hüte dich, es zu wagen, das Gold auch nur zu berühren. Aber ich... Tu, was wir sagen. In Ordnung, wenn du darauf bestehst. Die Diebesbande erreichte die Stelle mit dem Schuhmacher. Wenn ihr das Gold wollt, dann müsst ihr euch in den Sack schließen. Alle Diebe fesselten sich im Sack. Der Schuhmacher warf sie alle in den Schlamm und ließ dann die Schweine auf ihnen zurück. Hey, er täuscht uns wieder. Hey, Bruder, hol uns hier raus. Wir werden dich nicht weiter stören. Lass uns nicht so zurück, bitte. Die Diebe schrien weiter. Die Schweine leckten die Diebe. Als er das sah, lachte der Schuhmacher und ging zu seinem Haus. Danach lebte er friedlich und glücklich mit seiner Frau.